H. Verkehr, Urlaub und Reisen. H. Übung 1. Wege, Straßen, Plätze. 1a. Hören Sie die Wegbeschreibungen und markieren Sie jeweils den richtigen Plan. Wegbeschreibung 1. Entschuldigen Sie bitte, wie komme ich am besten von hier zum Marktplatz? Das ist ganz einfach. Sie gehen hier immer geradeaus bis zum Kirchplatz. Dort gehen Sie nach rechts in die Kölner Straße. Nach ungefähr 500 Metern sehen Sie den Marktplatz auf der rechten Seite. Vielen Dank. Wegbeschreibung 2. Entschuldigung, ich muss ganz schnell zum Bahnhof. Wo ist bitte der kürzeste Weg? Gehen Sie gleich hier nach links in die Seestraße, dann geradeaus und am Kapuzinerplatz nach links. Noch 300 Meter und dann sind Sie am Bahnhof. Danke! Wegbeschreibung 3. Darf ich Sie etwas fragen? Ich brauche eine Post. Wo ist bitte die nächste Post? Warten Sie mal. Ach ja, am Schlosspark ist eine. Da gehen Sie hier geradeaus und dann die zweite Straße nach links. Das ist die Bauerstraße. Dann kommen Sie am Kino vorbei, gehen noch über die nächste Kreuzung und sehen gleich links einen kleinen Fußweg. Der führt direkt zum Schlosspark und kurz vor dem Schlosspark ist die Post. Vielen Dank. Wegbeschreibung 4. Entschuldigung, wo finde ich bitte den nächsten Geldautomaten? Warten Sie mal. Ach ja, an der Kaufhalle müsste einer sein. Und wie komme ich dahin? Da gehen Sie an der nächsten Kreuzung nach rechts bis zum Dresdner Platz. Vom Dresdner Platz gehen 6 Straßen weg. Sie gehen die zweite Straße nach rechts. Nach 200 Metern sehen Sie auf der rechten Seite die Kaufhalle. Wenn Sie vor der Kaufhalle stehen, sehen Sie links neben dem Eingang einen Geldautomaten. Vielen Dank. Was denken Sie, wie lange gehe ich ungefähr? Ach, sicher nicht länger als 10 Minuten. Danke, auf Wiedersehen.